Trinidad, da biss ein Hammerhai das Bein mir ab. Das fand ich doof, drum hab ich mir den Eulenfisch geschnappt. Noch etwas Holz und Nägel und wer hätte das gedacht? Ich sag mal so, Respekt, wer selber macht. Jawohl, im Kampf vor Kuba fällte eine Salve unseren Mast. Ich sprang zwar noch zur Seite, doch ich schaffte es nur fast. Der Klüverbaum begrub mich und zerschmetterte mein Bein. Naja, ist kein Problem, das kann man leihen. Zu Fuß, die Welt liegt mir zu Fuß. Ich stehe fest im Leben mit meinem Holzbein. Zu Fuß, die Welt liegt mir zu Fuß. Mama, schau mal her, jetzt kannst du stolz sein. Vor Hispaniola fegte mich der Sturm eins in die See. Und niemand warf den Rettungsring, doch das war schon okay. Ich brauche in der Brandung weder Boot noch Seil noch Fels. Ich habe ein Bein aus Holz, das schwimmt von selbst. Kannst mal sehen. Zu Fuß, die Welt liegt mir zu Fuß. Ich stehe fest im Leben mit meinem Holzbein. Zu Fuß, die Welt liegt mir zu Fuß. Mama, schau mal her, jetzt kannst du stolz sein. Zu Fuß, die Welt liegt mir zu Fuß. Ja, klopf auf Holz war immer schon mein Motto. Zu Fuß, die Welt liegt mir zu Fuß. Ich bin die nächste Stufe von Pinocchio. Auch Hai und Riesenkraken fürcht ich nicht. Nur Termiten, Biber, Holzwürmer und Spechte. Und meinen alten Feind, den Sägefisch. Zu Fuß, die Welt liegt mir zu Fuß. Ich stehe fest im Leben.